Tag, doch bringen sie dir was. Sie zerstören dich nur, werden dir so zu einer Last. Du denkst über Sachen nach, die dich sonst nie interessieren. Ob du glücklich mit dir bist oder wann du sie verlierst. Ob du ihr treu bleiben wirst und wann du das kapierst. Ich denke jeden Abend nach, doch bringt tut's mir nix. Dein Girl aber, sie kennt dich, weiß nicht mal wie du tickst. Und du als Freund, weiß nicht mal wann sie zickt. Ich streite ständig wegen jeden kleinen Scheiß, weil einer von euch beiden fast alles besser weiß. Dann sitzt du abends da, ziehst die Trauermucke rein, denkst über euch nach, im schlimmsten Fall fängst du an zu weinen. Sowas ist normal, das machen wir alle mal durch. Also lass dich auf sie ein, zeig ihr niemals deine Furcht. Sei immer für sie da und mach ihr das klar, dass du immer für sie da bist. Sex ist alles für dich. Gedanken sind da, dass du dich kaputt machst, dass du ab und zu auch weinst und nicht ständig nur lachst. Sie sind da, dass du übers Leben nachdenkst, ob du einen Partner brauchst und mit wem du was anfängst. Gedanken sind da, dass du dich kaputt machst, dass du ab und zu auch weinst und nicht ständig nur lachst. Sie sind da, dass du übers Leben nachdenkst, ob du einen Partner brauchst und mit wem du was anfängst. Ich habe nie gewusst, warum ich nachdenke. Jetzt weiß ich's, damit ich mich auch ablenke. Und nicht all die Gedanken in mein Kopf nur verschenke. Nicht all die Gedanken in mein Kopf nur verschwende. Damit ich auch mal die schlechten Seiten sehe und mir nicht alles immer zum Guten noch drehe. Nachdenken tut weh, doch ist irgendwie auch schön. An dieses Gefühl musst du dich erstmal gewöhnen. Du musst sie zulassen oder sie aufschreiben. Dann kannst du ewig mit deinen Liebsten in Kontakt bleiben. Ich hab die letzten Jahre viele Menschen verloren. In meinen Gedanken leben sie weiter, sie sind noch nicht gestorben. Fress nicht alles in dich rein und betrink dich. So wird es nur viel schlimmer und es bringt nichts. Denk lieber nach, so ist besser, find ich. Schämst du dich für Tränen? Dann ist das kindisch. Gedanken sind da, dass du dich kaputt machst, dass du ab und zu auch weinst und nicht ständig nur lachst. Sie sind da, dass du übers Leben nachdenkst, ob du einen Partner brauchst und mit wem du was anfängst. Gedanken sind da, dass du dich kaputt machst, dass du ab und zu auch weinst und nicht ständig nur lachst. Sie sind da, dass du übers Leben nachdenkst, ob du einen Partner brauchst und mit wem du was anfängst. Gedanken sind da, dass du dich kaputt machst, dass du ab und zu auch weinst und nicht ständig nur lachst. Sie sind da, dass du übers Leben nachdenkst, ob du einen Partner brauchst und mit wem du was anfängst. Gedanken sind da, dass du dich kaputt machst, dass du ab und zu auch weinst und nicht ständig nur lachst. Sie sind da, dass du übers Leben nachdenkst, ob du einen Partner brauchst und mit wem du was anfängst.